Die südkoreanische Internetzeitung Minjungui Sori veröffentlichte am 1. August einen Leitartikel und verlangte darin die richtige Klärung der Wahrheit über die unterwürfige Vereinbarung über die Sexualsklavenfrage mit Japan.